Ich meine, der Kerl hat auch genauso wie Trump absolut null Ahnung von Politik, er ist auch Unternehmer. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Dennis und das ist der dritte Teil unserer Analyse des Trump-Interviews in der Bild. Zur Flüchtlingskrise in Europa sagte er Folgendes. Ich finde, wir hätten Sicherheitszonen in Syrien einrichten sollen, das wäre wesentlich billiger gewesen und die Golfstaaten hätten dafür zahlen sollen, die haben doch schließlich Geld wie kaum ein anderer. Das Ganze wäre wesentlich billiger gewesen, als das Trauma, das Deutschland jetzt durchmacht. Ich hätte gesagt, schafft Sicherheitszonen in Syrien. Das ist immer so. Das ist auch build the wall, build the camps. Ja, aber auch, was ist das so von wegen so, auch typisch Trump, so hinterher ist man klüger. So. Ich hätte es ja so gemacht. So. Ich glaube, man kann es zurückverfolgen. Er hatte niemals gesagt, baut Sicherheitszonen in Syrien. Aber, was ich finde, ich finde es lustig, dass er sagt, dass die Golfstaaten dafür zahlen sollen. Also Mexiko, wie für die Menschen. Ja, genau. Die Golfstaaten, glaube ich, macht die Saudi-Arabien, vielleicht Iran oder. Aber es ist lustig, wissen die Golfstaaten davon? Weil das ist wirklich so, wow, wir müssen dafür zahlen. Trump wird einfach nur einen Einfuhrzoll auf Öl für 30% machen, bis sie die Mauer bauen. Es ist auch eine Frage, ob Saudi-Arabien tatsächlich an der Versöhnung interessiert sind. Das ist ein anderes Thema, aber wenn sie tatsächlich daran interessiert sind, dass es irgendwie in dieser Region endlich mal in irgendwelcher Form Frieden herrscht, müssten sie auch daran teilnehmen. Das ist die Frage. Die Frage ist halt, ob sie vielleicht diesen Krieg so eher finanzieren. Das kann sehr gut sein. Das wird tatsächlich sich in Zukunft zeigen, wie Trump, also quasi unter der neuen amerikanischen Führung, sich der Flüchtlingskrise annimmt. Mit wem wird er Geschäfte machen? Mit wem wird er Verhandlungen machen? Was wird er mit Assad machen? Werden wir sehen. Zum Thema ISIS hat Trump vor allem über Mosul geredet. Mosul ist zum Desaster geworden, weil wir vor 5 Monaten angekündigt haben, dass wir in 5 Monaten nach Mosul reingehen würden. Vor 4 Monaten sagten wir, wir machen uns bereit. Als wir dann reingingen, war bereits viel zu viel darüber geredet worden. So wurde es schwer, die Stadt einzunehmen. Ich glaube, er denkt, dass Militäroperationen ablaufen wie eine Folge Cops. Wenn die quasi, also die können es im Fernsehen sehen, was sie planen. Aber so funktionieren halt die ganzen Militärsachen nicht. Ja, aber klar, es nicht funktioniert, es gibt verschiedene bestimmte Verfahren, aber an sich hat er schon recht, wenn ihr dann tatsächlich so eine Operation plant, dann dürft ihr das nie so verraten und der Gegner kann sich natürlich darauf vorbereiten. Das ist schon irgendwie, wenn ich wirklich so ein einfacher Mensch das anschaue, dann macht das für mich schon Sinn. Also dass er quasi sagt, okay, wir sagen einfach niemandem irgendwas und greifen einfach total geheim an. Damit ja, ohne NATO oder so. Wie gesagt, ich glaube, Trump sieht Amerika eher so als Alleingänger. Renegade Action Star. Genau. Und NATO, zu NATO hat er auch geäußert. Die NATO hat Probleme. Sie ist obsolet, weil sie erstens, wie Sie wissen, vor vielen, vielen Jahren entworfen wurde. Zweitens zahlen die Länder nicht das, was sie zahlen müssten. Das ist sehr unfair gegenüber den Vereinigten Staaten. Abgesehen davon ist mir die NATO aber sehr wichtig. So, eigentlich ist die NATO alt und total kacke, aber eigentlich finde ich sie gut. Und sagt nicht kacke. Er sagt halt, dass es wirklich ein bisschen veraltet ist. Und was kann sein, dass es tatsächlich so ist? Weil die tatsächlich vor vielen, vielen Jahren entworfen wurde und gegründet wurde. Als Mittel gegen die Sowjetunion. Und das ist wirklich ein Tool vom Kalten Krieg immer noch. Sozusagen Nachfolge vom Kalten Krieg. Die Frage ist halt nur, wie dieses Problem gelöst werden könnte. Das ist eine andere Frage. Also er hat deuten lassen, dass er den Ländern, die ihren Beitrag nicht leisten zur NATO, dass der eventuell militärisch eben nicht unterstützen wird. Und ich glaube, das wird für ein sehr, sehr großes Problem zwischen den Deutschland sein. Aber schauen wir mal, wirklich. Die Länder, die tatsächlich gerade unter Gefahr sind, von Russland sozusagen, sind die baltischen Länder. Da sind die baltischen Länder. Da konzentriert an der Grenze, an der russischen Grenze mit den baltischen Ländern konzentrieren sich gerade die amerikanischen oder die NATO-Truppen und die russischen Truppen. Und diese Länder zahlen ihre Beiträge. Das ist tatsächlich so. Das heißt, sie brauchen keine Angst zu haben, dass Trump ihnen das den Schutz abarbeitet. Ich weiß, die USA. Wo du gerade Russland erwähnt hast, er sagte ja auch zusätzlich, sie, also die NATO, haben Sanktionen gegen Russland. Mal sehen, ob wir ein paar gute Deals mit Russland machen können. Zum einen finde ich, dass es deutlich weniger Nuklearwaffen geben sollte und sie erheblich reduziert werden müssen. Das gehört dazu. Aber da sind diese Sanktionen und Russland leidet im Moment schwer darunter. Aber ich glaube, da könnte manches gehen, von dem viele Leute profitieren würden. Letztendlich klingt es für mich so, als ob er die Lage, die miese Lage Russlands gerade dazu ausnutzt, Amerika ein paar gute Deals zu verschaffen. Nee, Deals, ich glaube, bei gute Deals meinte er so nichts Wirtschaftliches, er meint so was Militäres oder Geopolitisches. Und eigentlich kamen tatsächlich diese Sanktionen gegen Obama-Sanktionen gegen Russland ganz gut bei den Verhandlungen ausnutzen, weil es ja sozusagen noch eine zusätzliche Karte für ihn, die er dann abgibt und die er tauschen könnte. Ja, es ist vielleicht dann ein bisschen menschlich gegen Putin nicht so gut, weil Putin denkt, ja, ich sag, deine Administration ist auch gegen mich, obwohl du dann jetzt ein bisschen redest, dass du mich magst. Aber wirklich, wenn wir politisch reden, ist das wirklich ganz gut für ihn. Und er hat auch selbst geäußert, zunächst einmal vertraue ich Biden. Doch schauen wir mal, wie lange das anhält. Vielleicht hält es überhaupt nicht lange an. Meiner Meinung nach wird Putin und seine Administration wirklich sehr viele Probleme mit Trump und mit seiner Administration haben. Aber wieso denn das? Ich meine, in den ganzen Medien steht die ganze Zeit, dass Trump und Putin so das Dreamteam wären, es wird Frieden geben und so weiter, dass der Kreml sehr starken Einfluss auf Trump hat. Ehrlich gesagt interessiert mich nicht, was gerade in den Medien steht, weil welche Medien und so weiter. Bei BuzzFeed und CNN vielleicht, aber in anderen Medien lese ich anders. Und ich, meiner Meinung nach, wird es viele Probleme, weil Trump ist natürlich rhetorisch quasi nicht so gegen Putin, aber seine Administration besteht aus klassischen Republikanern, sehr konservativen Republikanern, fast Tea Party Republikanern. Rex Tillerson hat schon gegen Krim-Anschluss geäußert und hat auch gesagt, die Interessen von den USA spielen für ihn die Hauptrolle. Und wenn du wirklich das ganze Team anschaust, sind alle, da gibt es keinen einzigen pro-russischen Mensch da. Die sind alle super konservativ, super republikanisch und so weiter und so fort. Ich glaube, Putin weiß es. Putin weiß, dass es wirklich kein Honeymoon ist. Vielleicht jetzt kein Honeymoon, aber es wird sehr, sehr hart für ihn. Und vielleicht die Leute aus Putins Administration, die am 9. November Sektflaschen aufgemacht haben, sind der anderen Meinung. Aber ich glaube, alle Leute, die ein bisschen, auch in Russland, ein bisschen Ahnung von der Sache haben, sagen alle, es wird super schwierig für uns und müssen uns darauf vorbereiten. Auch zur Israel-Resolution im UN-Sicherheitsrat und der Rolle von Obama hatte er einiges zu sagen. Und zwar, das war schrecklich, er, also Obama, hätte sein Veto einlegen sollen. Ich meine, es ist bekannt, dass Trump in gewisser Weise ziemlich pro-Israel ist. Und gleichzeitig als Antisemit abgestempelt wird. Was aber auch schon extrem schwierig wird, wenn sein Schwiegersohn Jude ist, seine Tochter den jüdischen Glauben angenommen hat. Und genau dieser Schwiegersohn soll jetzt Frieden in den Nahen Osten bringen. Nein, das ist kein Scherz, genau das hat er gesagt. Jared Kushner wird ein Israel-Abkommen schließen, das sonst niemand zustande bringt. Wissen Sie, er ist ein Naturtalent. Er ist spitze. Er ist ein Naturtalent. Naturtalent. Er hat eine angeborene Fähigkeit, Deals abzuschließen. Alle mögen ihn. Ja, vielleicht ist tatsächlich so begabt, weiß ich nicht. Ich meine, der Kerl hat auch genauso wie Trump absolut null Ahnung von Politik, er ist auch Unternehmer. Ja, gut, aber seine Frau ist sehr hübsch. Das ist auf jeden Fall, hat er schon was drauf. Also letztendlich, ich weiß nicht, vielleicht sieht Trump ja sich selber in ihm auch unterwegs. Oh ja, das ist ein junger Unternehmer mit einer hübschen Ehefrau und er denkt jetzt, ja, wenn ich es geschafft habe, dann wird er den mal eben schwierigsten Konflikt im Nahen Osten lösen können. Also, ich sehe da ziemlich schwarz. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Mein persönliches Interesse dran, an dieser ganzen Trump-Geschichte. Ich glaube, dass die Trumps Präsidentschaft ein großes politisches Experiment ist. Und eigentlich war der rationalste Vorwurf an ihn während der Wahlkampagne: Trump ist ein Unternehmer, er versteht, wie Business funktioniert, aber Politik ist kein Business. Politik ist was anderes. Und da kann man die Businessmittel nicht verwenden. Und jetzt schauen wir mal, ob es tatsächlich so ist. Weil das ist meine Meinung, das ist wirklich das Spannendste gerade. Kommen wir wieder auf den anderen Punkt hin. Wenn es nicht klappt, wenn dieses Experiment nicht gelingt, beziehungsweise wenn es gelingt, dass Trump Amerika führt wie ein Unternehmen. Und wenn es genauso führt, wie er sein Unternehmen führt, dann wird das zu Folgen kommen, und zwar, dass die Reichen wirklich weiter reich werden und dass die mittlere und Unterschicht abgebaut wird und das quasi auf ihren Rücken gebaut wird. Und das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er den amerikanischen Wählern versprochen hat. Er hat gesagt, die Arme und Mittelschicht wird entlasten und die Leute werden wieder mehr Geld auf ihrem Konto haben, sie werden wieder aufatmen können. Aber genau das Gegenteil wird passieren, wenn er Amerika tatsächlich wie ein Business führt, wie seine Business. Aber ganz ehrlich, in jeder Situation werden die Reichen immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Das ist ein Axiom. Aber ich hoffe, eigentlich liegt meine Hoffnung auf diesen reichen Leuten. Weil sie müssen, glaube ich, kapieren, dass so weit es nie gehen kann. Darauf hoffe ich, wirklich an die Verantwortlichkeit von den Eliten. Das ist das Ding, wenn die Eliten jetzt quasi nicht einlegen und merken, oh, naja, uns geht's gut, scheiß drauf, wie es die anderen geht, Latte mit Cake quasi, dann wird es ein Problem. Es wird mindestens zur revolutionsähnlichen genau. Und ich hoffe auch, und wirklich, ich glaube, Trump ist ein großer Denkzettel für die Eliten. Ich hoffe, dass wirklich, dass dieser Denkzettel für sie tatsächlich funktionieren wird. Was denkt ihr über Trump? Wie seht ihr das Ganze sich entwickeln? Wird er Amerika wie ein Business führen? Wird er komplett versagen? Schreibt eure Meinung unten rein. Danke fürs Zuschauen. Jedes Video findet ihr auch als Podcast auf unserer Soundcloud. Und folgt uns auf allen Social Media Plattformen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung und oben beim Banner.